mit dem Facemac DJ Mix des Monats und der kommt in diesem Monat vom DJ Westbam. Die Facemac Radio Show auf Sunshine Live. Jeden letzten Freitag im Monat von 18 bis 20 Uhr. Deutschlands führendes Magazin für elektronische Musik versorgt euch mit allem, was ihr wissen müsst. Mit Insider-News, den besten Event-Tipps und einem exklusiven DJ-Mix. Der wird euch präsentiert von Crowns Energy Drink. Jetzt erhältlich an allen teilnehmenden Shell-Tankstellen. Crowns Energy Drink makes you dance. Tune in. 18 bis 20 Uhr, die Facemac Radio Show. Jeden letzten Freitag des Monats auf Sunshine Live Electronic so, Music hallo, Radio. Sunshine Live Leute, mein Name ist DJ Westbam und ich bin hier heute in eigener Mission unterwegs. Ich soll euch nämlich in den nächsten 45 Minuten mal versuchen, mein brandneues Album Famous Last Songs Volume 1 näher zu bringen. Mal sehen, ob das klappt. Ich fange gleich mal mit dem ersten Stück des Albums an. Habt ihr, glaube ich, schon ein, zwei Mal auf dem Sender gehört. Das heißt Sky's the Limit und ist mit meinem alten Kumpel aus England, John von The Beloved, geschrieben. Und Kick it, Baby. Kick it, kick it, kick it, kick it. Kick it. We'll Von meinem neuen Album Famous Last Songs Volume 1 war das Sky's the Limit. Und es geht weiter mit einer ganz alten Freundin von mir, Inga Humpe von Zweiraumwohnung. Die singt ausnahmsweise mal auf Englisch für mich und das Lied heißt Wasteland. Und bitte, Baby. Bitte, bitte, bitte. So, ihr Lieben, hört immer noch Sunshine Live. Mein Name ist immer noch DJ Westbam und ihr kriegt um die Ohren heute mein neues Album oder kleine Ausschnitte aus meinem neuen Album Famous Last Songs. Das war gerade Wasteland mit Inga Humpe und jetzt kommt das nächste Lied, da singt Jascha. Und obwohl es textlich von was ganz anderem handelt, möchte ich dieses Lied gerne einer Rhein-Main-Legende widmen, nämlich meinem alten Freund Mark Spoon. Das Lied heißt We Could Be You. Die Face Mac Radio Show auf Sunshine Live. We could be dancing. touched by time. Ihr hört immer noch Sunshine Live mit dem heutigen Gastmoderator in eigener Sache, Westbam. Und das war gerade ein Lied aus meiner neuen LP, jetzt am Freitag erschienen. Famous Last Songs Volume 1, viele tolle neue Tracks von mir, hört bitte mal rein. Und zum grünen Abschluss habe ich jetzt noch einen kleinen Mini-Mix. Da deute ich so ein bisschen an, wie das dann vielleicht im Club klingen könnte. Da sind nochmal 4 Lieder von mir verwurstet. Eins mit Ben Becker, das heißt, du schneidest mir mein Herz auf. Eins, das heißt White Boy. Und eins, das heißt Amazing. Und es hört auf mit einem Instrumental-Mix von meiner nächsten Single, C'est la vie, das Lied mit dem Schifferklavier. Okay, habt eine gute Zeit. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Bis später. Tschüss. FaceMag Radio Show. Facemac Radio Show auf Sunshine Live. Ja, hallo zusammen und ihr hört gerade die Famous Last Songs Volume 1 vom DJ Westbam und gerade sein Mini oder sein Mix. Und wir kommen jetzt gerade auf die Vorschau, auf die kommende Ausgabe, auf die Facemac-Ausgabe im Juli, die Anfang Juli erscheint. Und ja, Tassilo, was können die Leser erwarten? Ja, Facemac 113 ist das, die 113. Ausgabe. Wir haben eine große Story über das Bootshaus drin, also über den Kölner Club, den legendären Kölner Club, der ja auch als einer der bekanntesten und besten Clubs weltweit gilt. Dann haben wir noch zum Beispiel ein Interview mit dem Tool Room Records Chef Mark Knight, der ein neues Album rausgebracht hat. Ebenso ein neues Album rausgebracht haben Gorgon City, mit denen wir auch ein Interview gemacht haben. Und der Mix des Monats für die Facemac-Leser kommt dieses Mal von Milk and Sugar. Ja, das hört sich ja prima an. Da können die Leser sich auf einiges freuen. Und ja, wir machen jetzt weiter mit dem Mix vom. Oder hast du noch was? Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, ne, ab 1. Juli ist es als E-Mac erhältlich und. Oh, siehst du, super, jetzt habe ich das Datum gleich auch geschrieben. Und am 1. Dienstag des Monats kommt es immer als gedruckte Ausgabe raus. Kannst du den, wenn wir schon dabei sind, den Zuhörern noch sagen, wie man ein Abo bekommt? Ja. facemac.de, geht einfach auf unsere Seite oder geht auf unsere Instagram-Seite, da gibt es eine Linktree-Seite, also egal, wo ihr uns im Netz begegnet, klickt auf unsere Homepage und ihr kommt auch zur Abo-Seite und wir freuen uns natürlich riesig über neue Abonnenten und Abonnentinnen. Und da gibt es übrigens auch Prämien, es gibt tolle Abo-Prämien immer jeden Monat. Ja, sehr schön. Ja, das wird die Leser freuen und ja, wir machen weiter mit dem DJ Mix vom Westbam. Die Facemac Radio Show auf Sunshine Live. Facemac Radio Show auf Sunshine Live. Jeden vierten Freitag im Monat, 18 bis 20 Uhr. Du schneidest mir mein Herz auf. Und ich mir deins. Ich seh, wie dein Blut fließt. Und du siehst meins. Wir blenden langsam aus und kommen zum Ende. Ihr hörtet gerade den DJ Mix vom Westbam, den Facemac DJ Mix des Monats. Und Tassilo, wie hat es dir gefallen? Ja, wunderbar. Mir hat es sehr gut gefallen. Es war ja überhaupt mein allererster Radioauftritt. Man soll es nicht glauben. Ich hoffe, es war nicht allzu schlimm. Ich bedanke mich übrigens hier auch bei allen Beteiligten, vor allem beim Erik auch hier. Und darfst gerne öfter kommen, Tassilo. Och, danke schön. Ich komme auch gerne öfter vorbei. Bestimmt beim nächsten Mal ist jetzt erstmal wieder der Sven mit dem Martin hier. Ich glaube. Und ich wollte, was ich eins noch sagen wollte, weil wir auch bei Twitch waren, jetzt ist es eigentlich schon vorbei. Hallo Mama, hallo Papa, ich bin im Fernsehen. Gewesen. Jetzt kann ich mir sagen, hallo Mama, Papa, ich bin im Radio. Also, Die Sendung geht langsam zu Ende. Wir werden langsam ausblenden und wir freuen uns, wenn ihr am 30.07. wieder einschalten würdet an gleicher Stelle. Dann findet die dritte Facemac Radio Show statt. Ich hoffe auch wieder mit Unterstützung vom wunderbaren Erik. Und ja, wir freuen euch. Wir freuen uns auch und macht's gut. schöner kleiner Gastmix vom Herrn Westbam. So, da wollen wir mal so langsam. Palimpalimpalim. Das ist ein tolles Album, ne? Famous Last Songs von Westbam.